Erster, er sagte zu mir, Menschensohn, stell dich hin. Ich will mit dir reden. Zweiter, ein Geist kam in mich. Er stellte mich auf meine Füße. Ich hörte ihn sprechen. Dritter, er sagte, Menschensohn, ich sende dich zu den Israeliten. Sie hören nicht auf mich. Vierter, du sollst zu ihnen sagen, so spricht Gott, der Herr. Fünfter, vielleicht hören sie zu oder nicht. Sie sind stur. Sie werden einen Propheten erkennen. Sechster, Menschensohn, hab keine Angst vor ihnen. Hab keine Angst vor ihren Worten. Sie sind wie Dornen. Siebter, sag ihnen meine Worte. Es ist egal, ob sie zuhören. Sie sind sehr ungehorsam. Achter, Menschensohn, hör mir zu. Sei nicht ungehorsam wie sie. Mach den Mund auf und iss das Neunte. Ich sah eine Hand. Sie war zu mir ausgestreckt. In der Hand war eine Buchrolle. Zehnter, er rollte sie aus. Sie war vorn und hinten beschrieben. Es waren traurige Worte.